Kundgabe 1601. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.9.1940. Kraftfülle der göttlichen Liebe. Begründung der Schöpfung. In unverminderter Kraftfülle strömt die göttliche Liebe den Geschöpfen Gottes zu. Und nie wird sie sich verringern oder durch vermehrte Inanspruchnahme aufbrauchen. Denn es ist die Göttlichkeit selbst, die sich äußert. Und Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Also muss auch seine Ausstrahlung ohne Anfang und ohne Ende sein. Das heißt, sie kann nicht in Maß und Form gebracht werden. Sie kann nicht zeitlich und räumlich beschränkt sein. Sie muss immer und ewig, also unendlich sein. Sie muss alle menschlichen Vorstellungen übertreffen. Sie muss in ihrer Wirkung unübertrefflich sein, so wie sie unvorstellbar ist in ihrer Allgewalt. Nichts könnte bestehen ohne die göttliche Liebe. Alles den Menschen Sichtbare ist ein Produkt der göttlichen Liebe. Alles Leben, alle Wesen, die gesamte Schöpfung ist hervorgegangen aus der unendlichen Liebe Gottes. Und so steht der Mensch inmitten der Liebe. Alles, was mit ihm in Berührung kommt, ist gleichfalls Liebeswirken Gottes. Und was ihm sichtbar ist, vermittelt ihm direkt und indirekt die göttliche Liebe. Und somit ist alles aus der Liebe geboren. Es ist Gott selbst der nie versiegende Quell, dem die göttliche Liebe in immer gleichbleibender Fülle entströmt. Dieses muss zuvor begriffen werden, um den Opfertod Christi nun in seiner ganzen Tragweite für die gesamte Schöpfung verstehen und ermessen zu können. Es ging von Gott alles Geistiges aus, geschaffen von ihm aus übergroßer Liebe. Seine Kraft wollte sich mitteilen jenem Geistigen, um dieses von ihm Geschaffene zu beglücken. Es war das geistige Wesen das Produkt seiner Liebe. Es konnte so nach dieses Geistige genauso empfinden. Es konnte sich ebenso äußern, das heißt, seinen Liebewillen gleichfalls zur Form werden lassen. Und es war das Erschaffen folglich ein unvergleichlich beseligender Vorgang, der völlig dem Willen Gottes entsprach. Denn das erstgeschaffene Geistige wandte sich immer wieder der Urkraft zu und wirkte also bewusst mit Gott und aus Gott. In der Folge aber sonderte sich dieses geistige Wesen von Gott ab und bestimmte alle seine geistigen Produkte gleichfalls zur Abkehr von Gott. Es nahm dieses geistige Wesen die Liebeskraft, die unentwegt aus Gott ihm zuströmte, für sich in Anspruch. Es forderte von seinen Wesen die Liebe an und also suchte das Geistige, die Kraft aus Gott umzuleiten auf sich, die eigene Kraft zu vermehren und sie Gott vorzuenthalten. Es war dies ein Beginnen, das unstatthaft war und ein unrechtmäßiges Aneignen dessen bedeutete, was von Gott ausgegangen, also geistige Substanz aus Gott war. Es war dies aber gleichzeitig ein unmögliches Beginnen, denn die Urkraft Gottes lässt sich nicht zersplittern, sie bleibt immer und ewig unteilbar und ist untrennbar von Gott. Doch der Wille einer solchen Aneignung dessen, was Gottes ist, war gleich vollbrachter Tat. Dieser Abfall von Gott liegt dem gesamten Schöpfungswerk zugrunde, und er bestimmte den göttlichen Willen zu einem planmäßigen Eingriff, der dem Vorhaben des abgefallenen Geistigen zuwiderlief. Und Gottes Weisheit, Liebe und Allmacht ließ Werke entstehen, welche die endgültige Rückkehr des abgefallenen Geistigen bezwecken sollten. Die Aufgabe der Schöpfung ist also, alles Geistige zurückzuleiten zu seinem Ausgang. Denn ohne göttliche Liebe kann nichts bestehen bleiben. Die göttliche Liebe ist die Ursubstanz alles Bestehenden. Das Entfernenwollen von Gott, das Bewusste, gegen Gott sich einstellen, aber ist gleichzeitig ein Abweisen und Begehren der göttlichen Liebe, indem das Geistige die Liebe in Anspruch nimmt, da es sonst nicht wäre, sie aber andererseits zurückweisen will, in seiner überheblichen Annahme, ohne die göttliche Liebe bestehen zu können. Gott gab nun dem Geistigen weiter die Kraft aus sich, seinen Liebestrom, forderte aber die Rückkehr dessen zum Ausgangsort, und da dieses Begehren nicht freiwillig erfüllt wurde, musste es zwangsläufig durch den Gang, durch alle Schöpfung wieder in Gott Nähe gebracht werden. Und Gottes übergroße Liebe machte dem Geistigen den Weg der Rückkehr leichter, indem er ihm nur eine kurze Frist gab, da es den freien Willen wieder sein eigen nennen durfte, und ihm nun in dieser kurzen Frist alle erdenkliche Hilfe gewährt wurde, die Annäherung an Gott durchzuführen. Gott selbst zeigte dem Wesen den Weg, wie es zum restlosen Zusammenschluss mit Gott kommen kann, weil Gottes Liebe seine Wesen mit aller Innigkeit erfasst hat und keines dieser Wesen verlieren will. Und also lebte er seinen Geschöpfen den letzten Erdenweg vor und bewies ihnen die Kraft und Macht der Liebe, die das aus Gott hervorgegangene Wesen wieder innig mit Gott vereinigt und das Wesen zum glückempfindenden und glückspendenden Lichtträger gestaltet, auf das es wieder schaffen und gestalten kann, wie es seine eigentliche Bestimmung ist, von Ewigkeit. Amen.